Hegel ist mit seinem Volk gekreuzigt worden. 200 Jahre nach Descartes hat Hegel die reine Innenansicht umfassend analysiert und gezeigt, bewiesen, dass sie als die einzige Quelle der Wahrheitserkenntnis in Betracht kommt. Er hat damit eine von Begeisterung aufschäumende Welle der Hegelei erzeugt und ist doch wenige Jahrzehnte später in fast völliges Vergessen abgedrängt worden. Zwar redet man allenthalben über Hegel und seine Gedanken, aber lässt ihn selbst nicht mehr zu Wort kommen. Man schürt das Vorurteil, dass er zu dunkel und eigentlich gar nicht zu verstehen sei und was er zu sagen versuche, völlig veraltet sei. Als ob die Wahrheit je verwelken könnte. Man wiegt uns in Sorglosigkeit. Die Welt drehe sich auch ohne Hegels Wissen von ihr, und wir könnten in ihr glücklich werden, auch ohne ihn. Welch ein Irrtum! Ist das Zufall? Oder ist der hier erwähnte ominöse Mann ein realer Wille, der sich gegen Descartes und Hegel aufwirft? Wer wäre das? Ich kann Gilad Atzmon nur ermuntern, dieser Frage ernsthaft nachzugehen. Bewahrheitet dieser Sachverhalt etwa nicht, was Hegel über die heilsgeschichtlichen Kämpfe, die er als eine einheitliche Entwicklung erkennt, sagt? Es sind Geister, die aufeinandertreffen. Diese sind Bewusstsein und Wille, in erster Linie der Wille, sich zu behaupten. Hegel ist auf einen etablierten Feind gestoßen, der sich zu wehren wusste. Sicherlich hat ein jeder schon Bekanntschaft mit dem Teufel in mancherlei Gestalt gemacht, ihn aber als solchen nicht erkannt. Meistens wird eine solche Erfahrung überhaupt nicht mehr ernsthaft mit diesem Namen verknüpft. Bloße Bekanntschaft mit dem Bösen aber ist nicht genug, um es zu überwinden. Es kommt darauf an, es in seiner Wahrheit zu erkennen. Das ist der Beruf der Philosophie, genauer der deutschen Philosophie, wie diese in Hegel ihre höchste Ausbildung erfahren hat. Hegel ist nicht ein Religionsstifter wie Moses oder Jesus von Nazareth oder Mohammed. Er beruft sich nicht auf eine höhere Beglaubigung für seine Lehre, nicht auf eine Quelle, die außer ihm läge. Er ist auch nicht ein Philosoph in dem Sinne, dass er wie ein Beobachter oder Bedenkender, also äußerlich, die Wahrheit als solche zu seinem Gegenstand macht, den er zu erkennen trachtet. Hegel ist die sich äußernde Innenansicht Gottes. Als solche hat er Erfahrungen gemacht, über die er in seinem Hauptwerk der Phänomenologie des Geistes minutiös berichtet. Ungeachtet seiner Originalität ähnelt er Jesus insofern, als dieser weniger durch Lehre wirkte, sondern als Vorbild. Sein Leben war die Aufforderung, Zitat, »Wer nicht sein Kreuz nimmt und folget mir nach, ist meiner nicht wert. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.« Zitat Ende. Matthäus 10,38 und Matthäus 5,48. Dabei ist die Vollkommenheit seinem Lebenswandel abzulesen. Hegel wirkt in diesem Sinne nicht als Vorbild. Er ist Begleiter auf dem steinigen Weg des Denkens. Im Denken macht er den liebenden Gott zur unmittelbaren Erfahrung in jedem Einzelnen, der sich mit ihm auf die Wanderschaft des Nachdenkens, der von ihm gebahnten Denkwege begibt. Das ist das Neue und Einmalige, das mit Hegel in die Welt gekommen ist. Er gibt einen festen Schritt. Jeden denkbaren Fehltritt korrigiert er schon im Ansatz. Sein Prinzip ist die Befreiung Gottes zu sich selbst, so dass dieser erst durch Hegel wahrer Gott, absoluter Geist ist. Und er ist in der Welt und nicht im Jenseits. Damit ist gesagt, dass Hegel die finale Herausforderung für Jahwe ist, das Ende seiner Herrschaft. Und dieser hat dagegen abermals mit einer Kreuzigung reagiert. Betroffen ist diesmal nicht ein Einzelner, sondern ein ganzes Volk, das Deutsche. Wie so oft kommt auch in dieser Sicht der erhellende Hinweis von Friedrich Nietzsche, der das deutsche Volk als das reale Dasein des von Hegel entdeckten Vernunftdenkens erkannt hatte. Wir lesen bei ihm, Zitat, »Wir Deutsche sind Hegelianer, auch wenn es einen Hegel nie gegeben hätte, insofern wir, im Gegensatz zu allen Lateinern, dem Werden, der Entwicklung instinktiv einen tieferen Sinn und reicheren Wert zu messen als all dem, was ist. Wir glauben kaum an die Berechtigung des Begriffs Sein, ebenfalls insofern wir unserer menschlichen Logik nicht geneigt sind einzuräumen, dass sie die Logik an sich, die einzige Art Logik sei. Wir möchten vielmehr uns überreden, dass sie nur ein Spezialfall sei und vielleicht einer der wunderlichsten und dümmsten. Zitat Ende. Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, kritische Studienausgabe, Band 3, Seite 599. Der Ausdruck menschliche Logik steht für Verstandeslogik, die Jahwe zugeordnet ist als das Mittel zur Erlangung der Weltherrschaft. Diese wird vom deutschen Volksgeist von der Wurzel her in Frage gestellt und entmachtet. Man muss das zusammen mit der Aussage von Nahum Goldmann auf sich wirken lassen, dass der Weltkrieg des 20. Jahrhunderts von den Feinden des Reiches geführt wurde, um den neuen Geist, die deutsche Kultur, zu vernichten. Das Prinzip des Judentums bedingt Geistfeindschaft. Jahwe ist der Erhabene, der es sich verbittet, mit dem Menschen in einem Atemzug genannt zu werden. Solches sei Götzendienst, ein todeswürdiges Verbrechen in seinen Augen. Es ist das Wesen des Judaismus, der etwa 1000 Jahre vor dem Erblühen der griechischen Philosophie erschienen ist, Jahwe als den Unschaubaren und getrennt vom Menschen zu wissen. Dieses Wissen ist noch nicht wahrhaftes Wissen von Gott, denn ist Gott getrennt vom Menschen, dann ist er endlich. Er endet am Menschen, ist nicht dort, wo der Mensch ist. Hier ist genau auf die Formulierung zu achten. Sie drückt einen Unterschied zwischen Wissen und wahrhaftem Wissen aus. Darum dreht sich alles. Gott ist der eine, ewige, unendliche, allgegenwärtige, allwissende und so weiter. Der Unterschied fällt in das Wissen von sich, Selbstbewusstsein. Als Dasein, also als Welt, ist Gott immer nur wirklich als der er sich weiß. Und er weiß sich im Menschen und durch den Menschen. Wir sind sein Bewusstsein. Im Ursprung weiß Gott nur, dass er ist, cogito ergo sum. Aber noch nicht, was er ist. Sein Leben ist Entwicklung seines Wissens von sich. Es ist bestimmt von dem Trieb, sich vollkommen zu erkennen. Dieser Trieb hat sich im Orakel von Delphi ausgesprochen. Erkenne dich selbst. Erst im vollkommenen Wissen von sich ist Gott nicht mehr einem Fremden, sondern nur sich selbst gegenüber, das heißt frei. Und erst im vollkommenen Wissen Gottes von sich ist der Mensch einem liebenden Gott gegenüber, denn er weiß, dass die Menschen nicht Fremde, nicht Götzendiener sind, sondern seine Kinder und sein Ebenbild. Nach dem gefundenen Prinzip, dass das Äußere, das Innere, Erscheinung ist, fällt neues Licht auf die Weltgeschichte. Es ist zu begreifen, warum es nach der Kreuzigung Jesu noch 300 Jahre gedauert hat, bis sich das Christentum im Römischen Reich als Staatsreligion durchsetzen konnte und warum sich das Vernunftdenken 200 Jahre seit dem Erscheinen der Hegelschen Schriften immer noch nicht durchgesetzt hat. Das jüdische Denken hat sich als weltliche Macht etabliert, die sich als solche, offen oder verdeckt, sowohl dem Christentum als auch der Vernunft feindlich entgegenstellt. Der Übergang in eine neue Gestalt des Geistes geschieht, anders als die Entwicklung in der Natur, mit Bewusstsein und Willen. Der Beharrungswille des Alten liegt im Streit mit dem Willen zur Erneuerung. Das ist nicht nur eine Erfahrungstatsache, es ist, wie die Vernunft erkennt, eine Notwendigkeit des Begriffs. Beide Gestalten sind Geist für sich, als solcher Leben, das Selbsterhaltungstrieb in sich hat. Daraus folgt, dass Jahwe vermittels seines Eigentumsvolkes, dem Selbsterhaltungstrieb folgend, alle seine Wesenskräfte darauf richtet, das Vernunftdenken niederzuhalten. Denn dieses zeigt nicht nur seine Endlichkeit, sondern in konkreten Schritten zugleich seine Überwindung als eine notwendige Arbeit des Weltgeistes. Zitat: So ist der Geist in ihm selbst sich entgegen. Er hat sich selbst als das wahre, feindselige Hindernis seiner selbst zu überwinden. Die Entwicklung, die in der Natur ein ruhiges Hervorgehen ist, ist im Geist ein harter, unendlicher Kampf gegen sich selbst. Was der Geist will, ist, seinen eigenen Begriff zu erreichen. Aber er selbst verdeckt sich denselben, ist stolz und voll von Genuss in dieser Entfremdung seiner selbst. Zitat Ende. Hegel, Werke 12, Seite 76. Die Einseitigkeit Jahwes ist an sich Gottlosigkeit, Atheismus. Denn Gott ist der Unendliche, Allgegenwärtige. Er ist die Macht, der Mensch keine Grenze setzen kann. Wenn Gott und Mensch, wie im Mosaismus, nicht nur unterschieden, sondern auch getrennt sind, kann der Mensch die Existenz Gottes leugnen, ohne sich damit selbst in Frage zu stellen. Gegen dieses Prinzip steht unversöhnlich der deutschen Philosophie und nur ihr angehörende Gedanke der Einsheit von Geist und Materie, das ist die Unmöglichkeit, Atheismus und Materialismus auch nur zu denken. Die Unterschiedenheit und Einsheit der Unterschiedenen ist ewig. Geschichtlich ist nur das Wissen davon. Und mit dem Erscheinen Hegels wirkt im deutschen Geist das Wissen dieses Unterschieds. Dieses Wissen allein für sich ist bereits die Negation Jahwes. Das macht Jahwe zum Todfeind des deutschen Geistes. Das Problem für den Judaismus besteht nun darin, dass er den deutschen Geist niederhalten oder vergehen muss. Der Unterschied wird so zum feindlichen Gegensatz. Der Deutsche zeigt die tödliche Einseitigkeit des Verstandes. Juda wähnt sich dadurch in tödlicher Gefahr, wird zum ewigen Auschwitz-Überlebenden, der gerade noch einmal davongekommen ist. Dieses Verhältnis ist das Wesen des von Atzmon entdeckten und so bezeichneten prätraumatischen Stresssyndroms, Prä-TSS. Es ist erstaunlich, dass er dieses mit dem jüdischen Geist und der jüdischen Kultur in Verbindung bringt. Die Angst vor dem Judäozid ist mit jüdischem Geist und jüdischer Kultur verwoben. Die heilsgeschichtliche Wahrheit der Niederlage des Deutschen Reiches in den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts besteht darin, dass sie dem Judaismus den Zugriff auf die Seele des deutschen Volkes eröffnet und eine Gehirnwäsche in völkergeschichtlicher Dimension ermöglicht hat. Den Deutschen ist, letztlich mit militärischer Gewalt, ein judaisiertes Menschen- und Weltbild aufgezwungen worden, als vermeintlich sicheres Fundament der jüdischen Fremdherrschaft über das Deutsche Reich, so dass sich die Schrift erfüllt, Zitat, »Sie werden aufs Angesicht vor dir zur Erde sich beugen und lecken deiner Füße Staub«, Zitat Ende, Jesaja 49, 23. Das wird jetzt bewusst. Ein von der Judenheit verhinderter Vortrag. Darlegung der Innenansicht. Zitat. Bei Betrachtung der Religion, so schreibt Hegel, kommt es darauf an, ob sich das Wahre, die Idee, nur in ihrer Trennung oder sich in ihrer wahren Einheit kenne. In ihrer Trennung, wenn Gott als abstrakt höchstes Wesen, Herr des Himmels und der Erde, der drüben jenseits ist und aus dem die menschliche Wirklichkeit ausgeschlossen ist. In ihrer Einheit, Gott als Einheit des Allgemeinen und Einzelnen, in dem in ihm auch das Einzelne positiv angeschaut wird, in der Idee der Menschwerdung. Zitat Ende. Aus Philosophie der Geschichte, Hegel, Werke 12, Seite 70. Dieses Zitat aus der Geschichtsphilosophie war das Leitthema eines Vortrages, den ich auf Einladung der Veranstalter auf der Holocaust-Konferenz in Beirut 2001 halten sollte. Diese wurde jedoch auf den massiven Druck seitens des US-Außenministers Colin Powell und des ADL-Chefs Abraham Foxman hin vom libanesischen Ministerpräsidenten in letzter Minute verboten. Gilad Atzmon ist mit diesem Vortrag von mir in gewisser Weise vorausgeahnt worden, indem ich darin die Hinwendung zu einer geistesgeschichtlichen Orientierung der dissidenten Holocaust-Historiografie anmahne. Das Vortragsmanuskript ist meines Erachtens aktueller denn je. Ich füge es auszugsweise zu Dokumentationszwecken hier ein. Zitat: Als politische Menschen haben wir allen Grund, uns mit der Macht, insbesondere mit der Globalmacht der Ostküste, zu befassen, ohne Scheuklappen und ohne Hass. Denn bis zum Beweis des Gegenteils müssen wir davon ausgehen, dass das Vorhandensein einer die Welt dominierenden Macht für uns als deutsches Volk konkrete Gefahr bedeutet. Zumal, wenn wir in Rechnung stellen, dass die Ostküste ganz gewiss keine freundschaftlichen Gefühle für unser Volk hegt. Diese Macht bedient sich zwar der Lüge als Waffe, aber sie beruht nicht auf der Lüge. Ihre Macht beruht vielmehr auf dem Glauben, das auserwählte Volk zu sein, und auf der geistigen Schwäche der Goyim-Völker, die nicht mehr an Gott glauben. Zitat Ende. Atheismus ist die Ausmordung der Goyim-Völker durch Jahwe. Der Glaube, dass da kein Gott sei, dass der Mensch aus sich heraus zu erklären sei, Humanismus, dass die Welt zu erkennen sei ohne Rückgriff auf den Begriff des absoluten Geistes, Gottes, ist der Sieg des Judaismus über die Völker. Im Atheismus hat Jahwe seine Konkurrenten, die Götter der Goyim-Völker, aus dem Felde geschlagen. Diese sind allein aus diesem Grunde wehrunfähig, dem Globalismus ausgeliefert und dem Untergang geweiht. Dieser Sieg über die Götter der Goyim aber ist zugleich die endgültige Niederlage des Judaismus. Die ihrer Götter beraubten Völker, allen voran das deutsche Volk, erleiden im Gottestod gegenwärtig den Volkstod. Dieser Volkstod aber ist nur der Durchgangspunkt zu neuem Leben. Er ist die Auferstehung der Völker im Geiste der idealistischen Philosophie. Diese ist begriffene Religion und damit die Überwindung aller religiösen Gegensätze. Die Völker werden in dem geschichtlichen Augenblick die Ostküste besiegen und sich vom weltlichen Gott der Juden, von Mammon, befreien, indem sie erkennen, dass jedes geschichtsmächtige Volk eine konkrete Gestalt Gottes ist. Deutscher Idealismus, Herder, Hegel. Nun weiß ich wohl, dass sich in der aufgeklärten Wissenschaftlergemeinde allerheftigste Widerstände gegen diesen Gedanken erheben. Aber gerade dieser gedankenlose Reflex, mit dem sich der zeitgeistliche Atheismus vor dem Einspruch des Denkens zu schützen versucht, ist das Siegeszeichen des Judaismus. Atheismus ist, wie zu zeigen sein wird, nur auf dem Boden des jüdischen Prinzips denkbar. Blaise Pascal hat richtig bemerkt, dass die Nichtexistenz Gottes ebenso wenig zu beweisen ist wie seine Existenz. Also ist die Option für den Satz »Gott ist nicht« ebenso eine Glaubensentscheidung wie die Wahl des Satzes »Da ist ein Gott, ewig, unendlich, allmächtig, allwissend und allgegenwärtig«. Der Geltungsanspruch des Atheismus ist mit einer einfachen Überlegung abzuweisen. Diese Einsicht liegt im Begriff des Beweisens. Im herkömmlichen Sinne gilt etwas, das zunächst ungewiss erscheint, als bewiesen, wenn es logisch zwingend in eine vorhandene Gewissheit einbezogen werden kann, Nichtung des Zweifels. Da es aber eine Gewissheit vor oder über Gott, aus der Gott bzw. seine Nichtexistenz erschlossen werden könnte, nicht gibt, ist die Rede vom Gottesbeweis und oder des Beweises von der Nichtexistenz Gottes in der hier gefassten Bedeutung sinnlos. Nach dem Satz des Cartesius, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich mir nach allem Zweifeln, in dem ich denke, unmittelbar als seiend gewiss. Das ist die einzige unmittelbare Gewissheit, an der jeder Zweifel zu Schanden wird, denn Zweifeln selbst ist Denken. Der Zweifel verlässt folglich nicht den Raum, in dem ich denke und dadurch meiner gewiss bin. Auf diese unmittelbare Gewissheit ist alles gestellt. Hegel hat den Gedanken des Cartesius aufgegriffen und den wahrhaften Begriff des Beweises entwickelt. Nach ihm ist Beweisen ein Aufzeigen dessen, was in der unmittelbaren Gewissheit liegt, die ich ist, ich in Großbuchstaben. Nichts kommt von außen hinzu. Betrachtet wird nur, was unmittelbar im Bewusstsein ist, so wie jeder es unmittelbar in sich vorfindet, wie es ihm ohne die Eindrücke von vermeintlich äußeren Gegenständen gegeben ist. Von diesem Zustand sagen wir, dass das Denken rein und bei sich sei. Sie werden die Erfahrung bestätigen, dass dieses Denken unablässig vor sich geht, auch in unseren Träumen, von uns willkürlich nicht anzuhalten ist. Es ist, mit einem Ausdruck von Hegel, absolute Aktuosität. Hier sei ein Wort zur Bedeutung des Begriffes Denken angefügt. Denken ist nicht eine Beschäftigung des Bewusstseins neben anderen, so als würde man sagen können, jetzt beschäftige ich mich eine Stunde mit Mathematik, danach eine weitere mit Hauswirtschaft, danach mit den schönen Künsten und zum Schluss dann auch noch eine Stunde lang mit Denken. So ist es nicht. Denken ist die durchgehende Tätigkeit des Bewusstseins, die in der Beschäftigung mit Mathematik ebenso gegenwärtig und wirksam ist, wie in der Befassung mit Hauswirtschaft oder mit den schönen Künsten. Ebenso, wenn ich mich mit dem Denken als solchem beschäftige, also Philosophie betreibe. Dabei ist Denken immer sich selbst gleich, nie außer sich, nie ein anderes, ein zweites, drittes, viertes Denken etwa. Wenn Denken in dem beschriebenen Sinne mein Bewusstsein durchwirkt, von mir aber willentlich nicht angehalten werden kann, dann muss ich daraus schließen, dass diese Aktuosität, welche das Denken ist, mich als Subjekt, als Ausgangspunkt von Willen, übersteigt, transzendiert, in diesem Sinne außer Reichweite meines Willens ist. Ich kann also sagen, etwas denkt mich. Ich ist dieses Etwas in dem Sinne, dass Denken ich ganz und gar ausfüllt, ich in sich keinen Bezirk hat, in dem dieses Denken nicht gegenwärtig und tätig ist. Ich kann diesem Denken Richtung geben, indem es beschließt, über dieses und jenes nachzudenken. Ich kann dieses Denken aber nicht in der Weise dirigieren, dass es bestimmt, welche Resultate des Denkens ich für richtig und welche es für falsch ansieht. Diese Überzeugungen stellen sich unabhängig vom Willen ein. Ich ist in diesem Sinne gegen das Denken machtlos. Ich kann auch nicht wollen, dass Denken in ihm aufhöre. Darin zeigt sich, dass etwas außer meiner Subjektivität ist. Dieses Etwas ist zwar auch ich, aber zugleich übersteigt es ich und ist mehr als dieses. Ich ist in seinem Innersten mit seinen Überzeugungen dem Denken ohnmächtig hingegeben. Jenes Etwas bedient sich des Ichs, um im Denken bei sich zu sein. Mit diesen Betrachtungen habe ich nur aufgenommen, was in meinem Denken liegt, das mir deshalb ebenso gewiss ist, wie ich mir meiner selbst als seiend gewiss bin. In meiner Gewissheit ist also etwas, das mich übersteigt, ein Transzendentes. Dieses sei Gott genannt. Gott ist so vorerst nichts anderes und nicht mehr als dieses von mir beschriebene Etwas. Die weitere Entwicklung des Denkens wird hier nur angerissen. Es ist nicht erforderlich, dass das Folgende auch sogleich begriffen wird. Der Gang der Gedanken soll nur anklingen. Die Resonanz wird sich bei dem einen früher, bei dem anderen später oder auch gar nicht einstellen. Das ist im Augenblick unwichtig. Das Bewusstsein unterscheidet sich als Denken von seinem Gegenstand. Ich denke, indem ich über etwas nachdenke, habe also in meinem Denken stets und notwendig ein anderes, den Gedanken, den ich denkend bewege. Also ist in meinem Bewusstsein auch Unterschied. Sie werden es nicht erleben, dass Ihrem Denken dieser Unterschied in sich abgeht. Diese Dreiheit, ich in Großbuchstaben, der Gegenstand und der Unterschied beider, liegt allem zugrunde. Aus ihr erwachsen mannigfaltige Unterscheidungen, deren Momente ebenfalls diese Dreiheit in sich haben. Aber ebenso heben sich die Unterschiede an sich wieder auf und die unterschiedenen Momente gehen in einer höheren Einheit zusammen. Zum Beispiel mein Gegenstand, der Gedanke, den ich im Denken wälzt, ist selbst vom Denken überzeugt und nur ein im Denken durch ununterbrochenen Denkaufwand dauernder Zustand des Bewusstseins. Dass dieser unablässige Denkaufwand notwendig ist, erlebe ich, wenn mir der Faden verloren geht, der Gedanke, den ich gerade noch bedacht hatte, plötzlich ins momentane Vergessen eintaucht. In dieser Erkenntnis ist der Unterschied, den ich zwischen Ich als Denken und dem Gegenstand des Ich, dem Gedanken, gemacht hatte, an ihm selbst verschwunden. Beide Momente sind Denken in unterschiedlicher Gestalt und so weiter und so fort. Denken ist dieses Unterscheiden und das Beziehen der Unterschiedenen auf sich und aufeinander, wodurch die Unterschiede aufgehoben sind. Durch dieses schrittweise Aufzeigen wird für unser Bewusstsein schließlich ein Ganzes, ein System, das alles enthält, wie es im Denken aus dem einfachen Anfang, das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe, durch fortschreitende Konkretisierung der in ihm liegenden Momente mit Notwendigkeit hervorgeht. Das ist der Systemgedanke Hegels, der ganz einfach ist und nichts mit all dem Unsinn zu tun hat, der darüber von sogenannten Wissenschaftlern tausendfältig zwischen Buchdeckel gezwängt worden ist. Dieses System als Wissen des Geistes von sich selbst ist Idee, die Wirklichkeit des Begriffs, der sich so als absoluter Geist, gleich Gott, erfasst. Ich, das folgt daraus, ist ein bestimmtes, dadurch endliches Sein, gleich Dasein Gottes. Im Ich kommt Gott zum Bewusstsein seiner selbst. In diesem Selbstbewusstsein erfährt er seine Freiheit. Er hängt von nichts ab, das er nicht selbst ist. Wichtig ist es zu erfassen, dass Beweisen im Sinne der Hegelschen Logik die Erhaltung der unmittelbaren Gewissheit im reinen Denken bedeutet. Nichts, das nicht im und am reinen Denken aufgezeigt werden kann, wird als gewiss angenommen. Denn nur was in der unmittelbaren Gewissheit des reinen Denkens liegt, lässt sich nicht bezweifeln. Der Kantsche Standpunkt war eine wesentliche Vorbereitung auf diese Erkenntnis. Mit ihm ließen sich an den wissenschaftlichen Theoriegebäuden wesentliche Widersprüche aufzeigen, wodurch deren Geltungsanspruch herabgesetzt, das heißt auf die Beschreibung von Objekten im Sinne von endlichen Gegenständen beschränkt war. Das Ding an sich, die Wahrheit, wird mit ihnen nicht erkannt. Diesen Wissenschaften ist damit die Kompetenz bestritten, etwas über das Leben, näher über den Geist und damit über Volk, Staat und letztlich Gott auszusagen. Die Autorität der Erfahrungswissenschaften, der Empirie, ist dahin. Das war notwendig, aber nicht hinreichend. Was sich uns im Denken als Entwicklung des Denkens zeigt, ist das Leben des Geistes in sich, ist die Idee im reinen Denken. Es wurde hier bereits aufgezeigt, dass dieses Denken als etwas, in Großbuchstaben, das uns denken macht, in uns ein Eigenleben führt, das unserem Willen nicht gehorcht. Dieses Etwas ist in diesem Sinne ein Moment der Objektivität. Es ist Gott, in Großbuchstaben, in uns. Fußnote: Vergleiche dazu Hegel, Phänomenologie des Geistes und darauf aufbauend Wissenschaft der Logik. Ende der Fußnote. Es sollte deutlich geworden sein, dass Gott in dem, was Hegel als unser Inneres aufweist, ganz anders gedacht ist, als er in den volkstümlichen Vorstellungen vorkommt. Aber nur letztere können Anlass für jene intellektuelle Geringschätzung sein, die ein so gewaltiges Hindernis bildet gegen das Bemühen, sich neuerlich der Gottesfrage zu nähern. Ich glaube, dass wir Deutsche als die Siegelbewahrer der deutschen idealistischen Philosophie hier eine besondere Verantwortung tragen. Diese besondere Verantwortung ist uns schon rein äußerlich mit jenem Brandmal aufgedrückt, das uns in der Welt als Judenmörder kennzeichnet. Das ist sicherlich ein Moment der spirituellen Bedeutung dessen, was gemeinhin mit dem Namen Auschwitz assoziiert wird. Um diese These verständlich zu machen, muss ich etwas ausholen. Hegel gibt in einem Satz seiner Geschichtsphilosophie einen Hinweis, der die Problematik des deutsch-jüdischen Verhängnisses erhält. Dieser Satz sei hier zunächst zusammenhängend wiedergegeben und anschließend abschnittsweise erläutert. Im Einzelnen. Indem wir uns aber von der Gottesfrage fernhalten, zum Beispiel, weil wir unsere Geltung als seriöse Wissenschaftler nicht gefährden wollen, verewigen wir die Herrschaft des Judaismus und sein weltliches Regiment, dem mammonistischen Globalismus. Fern von Gott gehen wir als geistige Wesen allesamt zugrunde. Zitat. Bei der Betrachtung der Religion, so schreibt Hegel, kommt es darauf an, ob sich das Wahre, die Idee, nur in ihrer Trennung oder sie in ihrer wahren Einheit kenne. In ihrer Trennung, wenn Gott als abstrakt höchstes Wesen, Herr des Himmels und der Erde, der drüben jenseits ist und aus dem die menschliche Wirklichkeit ausgeschlossen ist. In ihrer Einheit, Gott als Einheit des Allgemeinen und Einzelnen, indem in ihm auch das Einzelne positiv angeschaut wird, in der Idee der Menschwerdung. Zitat Ende. Jetzt Schritt für Schritt. Bei Betrachtung der Religion kommt es darauf an, ob sich das Wahre, die Idee nur in ihrer Trennung oder sie in ihrer wahren Einheit kenne. Man beachte, dass das Wahre, die Idee, hier reflexiv als Subjekt des Erkennens gefasst ist. Nicht ich, in Großbuchstaben, bin das Subjekt des Erkennens. Das Subjekt des Erkennens ist vielmehr jenes hier bereits aufgezeigte Etwas, in Großbuchstaben, das uns denken macht, in uns denkt, unabhängig von unserem Willen, Resultate dieses Denkens als richtig oder falsch, wahr oder unwahr beurteilt. Wir haben hier die für den philosophischen Geschichtsbegriff bestimmende Denkform vor uns. Geschichte ist danach der Prozess der Selbsterkenntnis des Geistes. Die Idee kennt sich. Dieses Erkennen kommt noch nicht zu der Einsicht, dass jenes Etwas, Gott, jenes Denken ist, das im Ich wirkt, dieses erfüllt, das Sein des Ich ausmacht, von diesem also nicht getrennt existiert. Das ist das Prinzip des Judaismus. Jahwe ist der Erhabene, der sein göttliches Leben für sich, getrennt von jeglicher Kreatur, also auch von den Menschen führt, der als der Donnerer über den Wolken thront, der sich in seiner Gnade dazu herablässt, ein Volk zu erwählen, mit dem er einen Bund schließt. Aber Kraft dieser Getrenntheit ist Jahwe als der Erhabene, auch dann noch, wenn sein Volk nicht mehr ist, wenn er es, gemäß vielfacher Androhung, ausgerottet haben wird. Darin liegt aber umgekehrt auch die Möglichkeit des Gottesmordes. Fußnote. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, drittes Buch, Nummer 125, Ende der Fußnote. Nur dieser erhabene Gott kann von einem Volk ermordet werden, ohne dass dieses Volk Selbstmord begeht, denn Jahwe ist nur Jahwe und nicht zugleich auch sein Volk. Dieses lebt, auch wenn Jahwe tot ist. Dieses Denken ist in seiner Fortschrittlichkeit jedoch auch noch archaisches Denken, das nicht zum Begriff der Person vordringt und in der Grauenhaftigkeit des Alten Testaments und seinem Kollektivschuldwahn seinen bleibenden Ausdruck gefunden hat. Erst in Griechenland wird im Begriff der Vernunft, Nusch, diese Kluft überwunden und der Mensch als Person gedacht, in der Nusch als göttlicher Funke gegenwärtig ist. Die Idee kennt sich. Das hier schon bekannte Etwas ist das Allgemeine, das im Ich als dem Einzelnen gegenwärtig und wirklich ist. Ich wird zunächst als das Gefäß, dann aber auch als bestimmte Teilgestalt des transzendenten Etwas Gottes erkannt. Aufgrund dieser Teilhabe am göttlichen Wesen erscheint ich als Person und von unendlichem Wert. Zitat: In ihrer Trennung, wenn Gott als abstrakt höchstes Wesen, Herr des Himmels und der Erde, der drüben jenseits ist und aus dem die menschliche Wirklichkeit ausgeschlossen ist. In ihrer Einheit, Gott als Einheit des Allgemeinen und Einzelnen, indem in ihm auch das Einzelne positiv angeschaut wird, in der Idee der Menschwerdung. Zitat Ende. Das entspricht dem christlich-germanischen Prinzip. Hier wird Gott zum Menschensohn. In ihm ist die Trennung von Gott und Mensch überwunden. Gott ist auch Mensch. Er hat am Menschen keine Grenze. Erst in dieser Erkenntnis weiß er sich als wahrhaft unendlich. Die unmittelbare Gewissheit des Ich, dass es ist, ist damit denknotwendig die Gewissheit, dass Gott ist. Für den, der den von Hegel vorgezeichneten Denkwegen nachgeht, ist die Existenz Gottes in die eigene Seinsgewissheit einbezogen. Ein Zweifel an der Gegenwart und am Wirken Gottes ist danach nicht mehr möglich. Der Atheismus gehört insofern zum judäischen Ideenkreis, als er die schlechtinnige Trennung von Gott und Mensch voraussetzt. Denn nur wenn Gott und Mensch als getrennt gedacht werden, kann der Gedanke bestehen, dass der Mensch sich seiner als seiend gewiss ist, diese Gewissheit aber das Sein Gottes nicht einbezieht. Der Mensch kann zwar nicht sich selbst leugnen, er kann aber Jahwe das Sein absprechen, ohne sich selbst zu widersprechen.